Hallo, meine Magic Man. Hier ist ja wieder euer Coach Magic. Ja, wie kann es anders sein? Ich komme gerade wieder aus dem Gym. Ist ja schon fast Tradition. Ich komme aus dem Gym und setze mich hier vor den Rechner, um das Video des Tages zu machen. Ja, heute war wieder Rücken dran. Wieder mit Kreuzheben, mit Rudern, mit Latziehen. Das war wirklich gut heute. Ich hatte richtig Power. Ich konnte richtig durchziehen. Ja, dann bin ich gerade wieder reingekommen. Kurz einen Proteinshake zu mir genommen. Und schon bin ich hier vor der Kamera. Ja, Männer, ich wollte mich erstmal bei euch bedanken. Ich habe heute eine E-Mail von YouTube gekriegt und da hieß es in der E-Mail, ich habe jetzt über 500 Abonnenten. Das sind so viele Leute, wie in einen Jumbo-Jet passen. Danke euch. Also ich habe jetzt so viele Abonnenten, dass ich einen Jumbo-Jet voll kriege. Über 500. Finde ich Hammer. Also ich will mich wirklich bei euch bedanken dafür. Danke, dass ihr da seid. Das macht wirklich Spaß. Es sind ja wirklich viele Männer dabei. Das macht auch wirklich Spaß, eure Kommentare zu lesen und danke. Muss man einfach Danke sagen. Ja, Männer, das Thema des heutigen Tages ist, die Fruchtbarkeit der Frau endet viel früher, als die meisten denken. Und wie ihr seht, ich bin wieder im kleinen Fenster. Ich habe auch noch den Artikel dazu vorbereitet und den möchte ich gleich mal mit euch gemeinsam mal anschauen. Es ist ja so, dass wir in unserer Gesellschaft irgendwie in den Medien und überall darauf getrimmt werden, dass auch Frauen mit 35 noch schwanger werden können. Ja, okay, das glaube ich sogar. Oder auch Frauen mit 40. Wie in meinem Video, lebt nur für dich, Happy Wife, Happy Life ist eine Lüge, verlinke ich zum Ende hier auch nochmal. Da habe ich ja auch angesprochen, dass die Frauen mit 30 sagen, ja, 40, mit 40 ist meine Zeit. Und die 40-Jährigen sagen dann mit 40, auch mit 50 sind Frauen auch noch sexy, das wird meine Zeit. Und so ähnlich verhält sich das mit dem Kinderwunsch der Frauen auch. Wenn sie jung sind, dann wollen sie sich austoben, wenn sie so in den 20ern sind oder in den Teens quasi, von 18 bis so, dann wollen sie mit dem Alpha ihren Spaß haben, die meisten. Und das wollen sie in ihren 20ern auch noch. Girls just want to have fun. Und wollen ihre Karriere machen, wollen ihr Geld verdienen und sind durch die modernen Ideologien quasi dazu verblendet worden. Jetzt ist es natürlich so, dass ihre Biologie sich an die moderne Gesellschaft quasi nicht angepasst hat. Und das wollen die Frauen nicht verstehen, das wird ihnen auch nicht gelehrt und dafür fehlt den meisten auch absolut die Einsicht. Also ich habe mich mit vielen Frauen darüber unterhalten und habe denen auch erzählt, guck mal, wenn du schwanger werden willst, habe ich denen gesagt, dann ist deine beste Zeit wirklich in Anfang der 20er, weil da bist du auch genetisch quasi, da ist dein Genpool oder dein genetisches Material noch nicht beschädigt, einfach aus dem Grund, dass du noch nicht so viel atmosphärische Strahlung abbekommen hast, Elektrosmog, schlechte Ernährung, geraucht, Alkohol und so weiter. Nee, das stimmt alles nicht, das wollen die nicht wahrhaben. Ich kann erstmal noch so und ich kann erstmal noch mehr Zeit lassen und ich kann dann mit 35, 37, 42 immer noch Kinder kriegen. Wie gesagt, ihr wisst, habe ich schon mehrfach gesagt, ich bin 81 geboren, meine Mutter ist 1960 geboren, also das ist völlig normal gewesen damals in der Zeit, dass die Mütter so zwischen 20 und 25 ihre Kinder gekriegt haben. Das war überhaupt nichts Besonderes. Heute ist das, wird das irgendwie anders betrachtet, aber damals war das überhaupt völlig normal. Und deswegen bin ich 1,84 groß und wiege 90 Kilo. So, das ist, ich habe keine Allergien, ich bin topfit mit 38 Jahren. Ich glaube, dass das miteinander korreliert. Und ja, deswegen möchte ich euch mal diesen Artikel anschauen. Und der ist, wie gesagt, hochinteressant und augenöffnend. Da ist er. So, das ist Focus Online. Also ich werde das auch hier unter dem Video verlinken, damit ihr euch den Artikel dann nochmal in aller Ruhe auch ausdrucken könnt, um eure Argumentation nochmal untermauern zu können, falls ihr ähnliche Gespräche führt mit uneinsichtigen Personen. Ja, also, frühe Familienplanung zahlt sich aus. Focus Online von Focus Familie heißt so die Sparte. Die Fruchtbarkeit der Frauen endet viel früher, als die meisten denken. Und geschrieben hat das Focus Online-Expertin Corinna Mann. Dass sie jetzt Mann heißt, die kann vielleicht ein bisschen logischer denken als die ein oder andere Frau. So, sie ist auf jeden Fall, schauen wir uns hier mal an. Frau Corinna Mann ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. Nach ihrem Medizinstudium in München und Harvard war sie in verschiedenen Kinderwunschzentren tätig. Seit 2019 erfüllt sie vielen Paaren in ihrer eigenen Praxis den Wunsch nach einem Baby. Also die Kompetenz spreche ich ihr auf jeden Fall zu. Die Frau wird wissen, wovon sie spricht, wenn sie diesen Berufsweg beschreitet hat und dementsprechend dort Erfahrungen gesammelt hat. Ja, und bevor ich jetzt in den Artikel einsteige, will ich euch noch erzählen, also auch aus meinen Beobachtungen in meinem Leben kann ich wirklich bestätigen, dass es so ist, wenn ich früher junge Paare kannte, die so 25 sind, die mussten sich an der Küche quasi nur zu dicht aneinander vorbeigehen, dann war sie schon schwanger. Und wenn ich jetzt Paare kenne in meinem Alter, wo der Mann dann so 38 ist und seine Partnerin ist auch 37, ja, die probieren das schon seit 14 Monaten und da passiert nichts. Und Frau Corinna Mann erklärt uns jetzt mal, also eine Fachärztin hier oder Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe, erklärt uns jetzt mal, warum das so ist. So, für alle, die das immer noch nicht einsehen wollen. Also, der Artikel ist vom 21.10.2019, also gar nicht so alt. Das Alter nimmt großen Einfluss auf die Fruchtbarkeit der Frau. Die Karriere steht der frühzeitigen Familienplanung oft im Weg. Allerdings sollten Sie das Alter nicht unterschätzen. Schon mit 35 Jahren ist die Fruchtbarkeit eingeschränkt. Daran ändert auch ein gesunder Lifestyle nichts. Ja, mein Reden. Danke, Frau Corinna Mann, dass Sie mich hier nochmal bestätigt. Rund 7 Millionen Menschen in Deutschland im Alter zwischen 30 und 50 Jahren haben kein eigenes Kind. Etwa jeder vierte davon ist ungewollt kinderlos. Immer mehr Paare sind betroffen. Ein Grund ist das zunehmend höhere Alter bei Beginn der Familienplanung. Obwohl nach einer Umfrage des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 85% aller Frauen und Männer bereits unter 30 Jahren wissen, dass sie irgendwann Kinder haben möchten, verlagert sich die aktive Erfüllung des Kinderwunsches insbesondere bei Akademikerinnen immer weiter nach hinten. Und das ist völliger Unsinn. Und das ist völliger Unsinn. Wenn man Kinder haben möchte, und da kenne ich auch Mädchen, die sind 24, die wussten das schon immer, dass sie Mutter werden wollte, die sind 25 schwanger geworden. Die haben das ihrem Typen gesagt: Ich will Kinder, ich will schwanger werden, let's go. Und die haben das auch so gemacht. Also das trifft nicht auf alle Frauen zu. Manche können da noch auf ihre biologische Stimme quasi hören. Also quasi, je weniger die gebildet sind, umso gebildeter sind sie quasi in dem Bereich. Und je gebildeter die Frauen sind, umso mehr verlernen sie quasi, ja, auf ihre eigene Biologie zu akzeptieren. Also das ist total strange. Ja. Die Fruchtbarkeit nimmt aber mit zunehmendem Alter deutlich schneller ab, als die meisten es vermuten. In den Medien wird durch häufige Berichte über spätes Mutterglück suggeriert, dass es kein Problem darstellt, mit 40 oder gar Mitte 40 das erste Mal Mutter zu werden. Baby News von strahlenden Mitvierzigern zieren Hochglanzmagazine. Die wenigsten frisch gebackenen Reifenmütter verraten, dass eine künstliche Befruchtung notwendig war oder ab Mitte 40 auch in den meisten Fällen eine gespendete Eizelle einer jüngeren Frau, um schwanger zu werden. Jetzt mal ganz ehrlich, mit 45 Mutter zu werden, wenn ihr Sohn oder ihre Tochter 15 ist, ist die gute Frau 60. So, wir wissen ja alle heute, dass Eltern mit ihren Kindern auch noch nicht durch sind, wenn die 25 oder 30 sind. Das ist ja immer schwieriger, wenn die studieren und so weiter. Die müssen ja immer länger supported werden. Irgendwann möchte man doch auch, denke ich mal, wenn man jetzt Kinder haben möchte, auch mal wieder damit fertig werden. Also so stelle ich mir das jetzt vor. Deswegen würde ich in der Regel sagen, ich bin schon zu alt für Kinder. Also ich habe Freunde von mir, die haben mit 20 oder mit 22 sind die Vater geworden. Ja, die sind jetzt so alt wie ich, die haben einen 18-jährigen Sohn. So, die haben einen volljährigen Sohn. Wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, zum Beispiel, wenn ich das jetzt tat, ich will das nicht mehr, weil dazu gehört auch eine Frau, die ich nicht mehr kontrollieren darf, also bin ich bei dem Thema raus, aber die ich weder kontrollieren kann noch kontrollieren darf. Deswegen will ich da, wie gesagt, mein Leben nicht dieser Gefahr aussetzen. Aber selbst wenn ich es wollte, wenn ich jetzt überlege, ich bin 40 oder ich mache 45, werde ich Vater, wenn ich 60, dann ist mein Sohn 15. So, wenn ich 20 bin, bin ich 65, wenn der 20 ist, bin ich 65. Wenn der 25 ist, bin ich 70. So, wir sind so weit dann voneinander entfernt und auch von meiner körperlichen Fitness und meiner körperlichen Power. Wenn sich der junge Mann dann im besten Alter befindet, kann ich nicht mehr mit dem Surfen gehen oder irgendwelche sportlichen Aktivitäten groß machen. Das ist einfach zu weit auseinander. Und da ist es natürlich dann cool, wenn man das jung gemacht hat. Aber wie gesagt, das ist heute völlig aus den Fugen und die Frauen sind solchen Wahnvorstellungen erlegen. Aber hier sagt Frau Corinna Mann mal, wie es tatsächlich aussieht. Also, auch ein gesunder Lifestyle verhindert die Abnahme der Fruchtbarkeit nicht. Ein Großteil der Frauen überschätzt aufgrund dieser verzerrten Mediendarstellung die eigene Fruchtbarkeit deutlich. Dazu trägt auch die langjährige Verhütung bei. Gedanken an eine ungewollte, ungeplante Schwangerschaft liegen offenbar viel näher als Gedanken an eine mögliche Unfruchtbarkeit. So ergab eine Umfrage, dass etwa die Hälfte der Paare im Alter von 30 bis 39 Jahren noch nie Zweifel hatte, dass ihr Kinderwunsch sich erfüllen wird. Das spielt ja auch mit rein. Also ich kenne auch Paare, da hat die Frau 20 Jahre lang die Antibabypille genommen und wenn man die absetzt, werden die 6 Monate später immer noch nicht schwanger. Also die haben einen Kinderwunsch, die arbeiten dran seit Ewigkeiten. Die Frau ist jetzt 32, 34, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht genau. Die arbeiten seit Ewigkeiten darum. Ich kenne mehrere solche Paare. Und die haben einfach viel zu lange gewartet. Die haben viel zu lange damit gewartet. Das ist unglaublich. Und wenn man 20 Jahre da diese Verhütungsmittel, schreibt sie ja hier auch, genommen hat, dann überschätzt ein Großteil der Frauen aufgrund der verzerrten Mediendarstellung ihre eigene Fruchtbarkeit. Also deswegen, aber die Frauen, die hören ja nicht mehr drauf. Ich habe mit mehreren Frauen schon darüber gesprochen, die wollen die Realität nicht wahrhaben. Absolut nicht. Ich kann auch mit 40, mit 45 werden Frauen auch noch schwanger, wird da immer groß erzählt. Die kennen zwar alle keine, die mit 45 schwanger geworden ist, aber sie reden davon. Naja, sie werden dann alle sehen, dass und deswegen sehe ich aufgrund dieser Entwicklung die Generation Y, also die Millennials, meine Generation, das werden ganz einsame Weihnachten. Also für die Frauen, für die Männer ist das, also für mich als Mann ist jetzt Einsamkeit gar nichts Schlimmes. Ich fühle mich gar nicht einsam. Ich bin gerne alleine. So, dann habe ich meine Ruhe, dann kann ich mich fokussieren auf die Dinge, auf die ich mich fokussieren will. Also ich war in der Beziehung ja auch alleine. Also nee, in der Beziehung war ich einsam, jetzt bin ich alleine. So ist es richtig. In der Beziehung habe ich erst gemerkt, was Einsamkeit bedeutet, wenn man für zwei die Verantwortung hat, für zwei denken, planen, vorausschauend agieren muss. Und der jeweils andere, der eigentlich der Partner sein sollte, agiert nur gegen einen, macht nicht mit und ist einfach unbelehrbar. Ich habe mich noch nie im Leben so einsam gefühlt wie in dieser Beziehung. Deswegen, allein sein und einsam sein sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Und ich habe damals schon zu meiner Ex gesagt, als ich noch mit ihr zusammen war, da habe ich das auch schon festgestellt. Und da wollte ich sie einfach mal mit konfrontieren und habe gesagt, wie krass das ist, sage ich. Ich war noch nie in Gesellschaft so einsam, habe ich zu ihr gesagt, so in der Hoffnung, dass sie mal wach wird oder so. Aber das, da denkt die gar nicht drüber nach, das interessiert so eine Frau überhaupt nicht. Wie ein Mann sich fühlt, ist für eine Frau, hat kaum Relevanz. Ja. Jedenfalls, was ich sagen wollte, das wird für viele Frauen werden das einsame Weihnachten, wenn die erst 65 sind, weil das, was die jetzt noch kennen, wie sie ihre Eltern besuchen, werden die alle nicht mehr haben. Und das aufgrund dessen, dass sie sich so haben fehlleiten lassen von diesem ganzen Wahnsinn, ohne mal eine Sekunde innezuhalten und mal drüber nachzudenken, was hier tatsächlich passiert. Ja, also, unter 39 Jahren wird das Alter als mögliche Ursache für unerfüllten Kinderwunsch fast komplett ausgeblendet. Nur 6% glauben hier, dass das eigene Alter eine Ursache sein könnte. Interessanterweise hat selbst jede vierte Frau über 40 keinen Zweifel an ihrer Fruchtbarkeit. Und nur jede dritte Frau zwischen 40 und 50 Jahren vermutet ihr Alter als eine Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt, nur jede dritte Frau, also 66% der Frauen von 40 bis 50, glauben immer noch, dass sie jung genug sind, Kinder zu kriegen. Also, das entbehrt jeder Logik. Absolut jeder Logik. Aber Frau Mann erklärt uns Männern das gleich auch noch, warum das so ist. Oder beziehungsweise, was die biologischen Hintergründe sind. Aber auch wenn Frauen heutzutage gesünder leben und im Allgemeinen besser auf ihre Gesundheit achten als je zuvor, verändert dies leider nicht die Tatsache, dass die Fruchtbarkeit mit steigendem Alter rapide abnimmt. Die altersabhängige Abnahme der Fruchtbarkeit hat sich nicht unserer gesellschaftlichen Entwicklung angepasst. So, mit Mitte 40 sind die meisten Frauen unfruchtbar. Tatsächlich ist die Fruchtbarkeit bereits im Alter von 35 Jahren eingeschränkt. Mit 23 Jahren ist die Fruchtbarkeit am höchsten und bleibt bis Anfang 30 relativ stabil hoch. So, und das ist jetzt auch der Punkt, da muss ich gleich mal nochmal eine kurze Pause machen. Weil wir Männer werden ja immer dafür, egal in welchem Alter wir sind, wir werden irgendwie immer beschämt, dass wir auf junge Frauen stehen. So, und ich habe es ja jetzt schon mehrfach gesagt, ich stehe auf junge Frauen im Alter von, ich sag mal, also 25 ist bei mir Cut, das ist mir zu alt. Also tut mir leid, liebe Frauen, ich habe nichts gegen euch. Ihr könnt alle wunderbare Menschen sein und eurer Arbeit nachgehen und euren Teil an der Gesellschaft leisten. Gibt ja auch Frauen, die machen was Gutes, die arbeiten in Tierheimen, die retten Tiere aus prekären Situationen hier aus anderen Ländern und so weiter und vermitteln die und dafür spende ich auch Geld und so weiter. Also ich habe nichts dagegen, aber was mich anzieht am anderen Geschlecht, an den Frauen, ist diese Fruchtbarkeit, also gar nicht direkt die Fruchtbarkeit, aber die damit verbundene Jugend. Das korreliert ja miteinander, es geht ja Hand in Hand. Und es mag vielleicht für den einen oder anderen verrückt klingen, aber für mich ist das überhaupt nicht verrückt. Ich sehe das sofort. Also ich gucke eine Frau an und ich sehe diese strahlende Jugend. Auch wenn ihr euch jetzt mal eine 19-Jährige oder eine 20-Jährige, wenn ihr ihr mal in die Augen guckt, dann seht ihr dieses Strahlen, also dieses, boah, was hat mir das Leben noch zu bieten? Man sieht diese pure Lebensfreude in ihren Augen. Wenn sie erst 28 ist, wenn sie schon 6 Jahre gearbeitet hat, hat von dem spärlichen Geld ihre Miete bezahlt für ihre blöde Zwei-Zimmer-Bude und hasselt sich so von Monat zu Monat und so, hat nur mit Beta-Männern zu tun und die Alpha-Männer wollten sie nicht mehr und dann ist sie verbittert. Also ich sehe dann die Verbitterung in ihren Augen, die Jugend geht weg, man sieht so, sie erwartet nichts mehr Großes vom Leben, sie ist, was das angeht, ja, desillusioniert und hat auch nicht mehr den Willen irgendwie und wie gesagt, das sehe ich halt. Ich sehe halt die komplette verschwundene Blüte, wie ich es immer so zu sagen pflege. Ja, also, deswegen, mit 23 Jahren ist die Fruchtbarkeit am höchsten, bleibt bis Anfang 30 relativ stabil. So, dann fragt man sich doch, warum nutzen die Frauen nicht ihre fruchtbarsten Jahre, wenn sie Kinder haben wollen? Warum beschäftigen sie sich nicht mit diesen Themen? Also, wenn ich als Mann, wenn es solche Berichte gäbe, dass mir Ärzte sagen, so, meine fruchtbarste Zeit ist von dann und dann, dann müsste ich mir doch ganz klar überlegen, logischerweise, möchte ich meinen Kinderwunsch, möchte ich Kinder? Ja, nein. Ja, okay, dann müsste ich doch die Kinder in dieser fruchtbarsten Zeit machen. Also wenn ich das meiste Potenzial oder die größte Potenz habe, Kinder zu zeugen, dann würde ich das in diese Jahre packen wollen, weil ich möchte meinen Kindern natürlich den maximalen, ja, den bestmöglichen Start geben. Also muss ich schon mal sicherstellen, dass ich das genau in dem richtigen Zeitfenster meiner Lebensjahre, meiner Fruchtbarkeit tue. Und bei den Frauen scheint es überhaupt nicht der Fall zu sein. Also das ist, finde ich, ist völliger Wahnsinn, weil als Frau muss ich mir doch bewusst machen, will ich Kinder? Ja, nein. Wenn ich Kinder will, ja, okay, warum mache ich das nicht in meinen gesündesten, fruchtbarsten Jahren? So, und dann, okay, ich lese das mal weiter. Wobei auch hier die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, häufig überschätzt wird. So liegt die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden bei einer 25- bis 30-jährigen Frau pro Zyklus bei durchschnittlich 23%. Okay, das ist also erstmal gar nicht viel. Jetzt, und bei einer 35-jährigen nur noch bei 16% pro Zyklus. So, das muss man sich jetzt mal wirklich überlegen. Das heißt, sie hat eine 16-prozentige Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden in diesem Zyklus. Bedeutet aber auch, sie hat eine 84-prozentige Wahrscheinlichkeit, nicht schwanger zu werden mit 35 mehr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist fast wie eine Garantie, nicht mehr schwanger zu werden. 84%. Wenn ich eine 84-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass das Flugzeug abstürzt, steige ich da nicht ein. Wenn ich eine 84-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, dass ich, wenn ich über meinen Fluss hier schwimme und da sind Piranhas drin, die fressen mich auf, dann schwimme ich da nicht durch. So, das ist zu wahrscheinlich oder beziehungsweise zu unwahrscheinlich, dass es nicht passieren wird. Und ja, wie gesagt, anscheinend scheinen sich die Frauen mit diesen Realitäten nicht auseinanderzusetzen und glauben dann mit 40, 45, also an mir kann es ja nicht liegen, ich bin ja immer noch fruchtbar. So, das bedeutet, nur etwa eine von sechs Frauen im Alter von 35 Jahren pro versuchtem Zyklus schwanger wird. Die anderen fünf müssen auf den Erfolg in den nächsten Zyklen hoffen. Und da ändert sich die Wahrscheinlichkeit auch nicht. So, das heißt, es kann Frauen geben, die werden dann einfach nicht mehr schwanger. Im Alter von 40 Jahren liegen die Chancen auf eine Schwangerschaft nur noch bei etwa 5% pro Zyklus. Das bedeutet 95%, dass sie nicht schwanger wird. So, je länger der Kinderwunsch bereits andauert, desto unwahrscheinlicher wird es, dass es spontan zu einer Schwangerschaft kommt. Ja, ist logisch. Also das, was bei jungen Paaren sofort funktioniert, die müssen ja nur mal kurz für 5 Minuten verschwinden. Ups, schon ist sie schwanger. Wie kann das sein? Ja, sie ist in ihren fruchtbaren Jahren. So, und die anderen müssen Jahre aufeinander rumspringen, da passiert gar nichts mehr. Und damit ist es erklärt. Im Alter von 40 Jahren liegen die Chancen auf eine Schwangerschaft dann nur noch bei etwa 5% pro Zyklus. Ja, so beträgt die Wahrscheinlichkeit, wo war ich denn? Je länger der Kinderwunsch bereits andauert, desto unwahrscheinlicher wird es spontan zu einer Schwangerschaft kommt. So beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass eine 35-Jährige mit unerfülltem Kinderwunsch nach einem Jahr ohne medizinische Hilfe schwanger wird, pro Zyklus nur noch ca. 6%. So. Frauen bleiben nicht bis zur Menopause fruchtbar. Also das ist ja auch so eine Vorstellung, die Frauen haben. Ja, ich bin ja noch nicht in den Wechseljahren. Ich kriege ja noch hier meine Monatsblutung, meine Periode. Und dementsprechend kann ich ja logischerweise auch schwanger werden. Nein, sagt Frau Corinna Mann. Frauen bleiben nicht bis zur Menopause fruchtbar. Das durchschnittliche Alter für das Eintreten der Wechseljahre ist 51 Jahre. Aber die meisten Frauen können bereits ab Mitte 40 keine Kinder mehr bekommen. Und dies gilt sowohl für eine natürliche Empfängnis als auch für eine künstliche Befruchtung. Ja, so, jetzt wird es nochmal spannend, der biologische Hintergrund. Lebenslange Eizellenreserve. Die Anzahl der Eizellen ist schon früh festgelegt. Woran liegt dieser dramatische, relativ frühe Abfall der Fruchtbarkeit? Nach dem 30. Lebensjahr nimmt einerseits die Anzahl der Eizellen und andererseits die Qualität der Eizellen ab. Dieser Abfall beschleunigt sich ab dem 35. Lebensjahr enorm, sagt die Fachärztin für Gynäkologie Corinna Mann. Das sagt nicht Coach Magic. So, ich wusste das aber, das war mir vorher schon klar. Das war dem Mann in mir völlig klar. Dafür brauchte ich nichts lesen. Das sehe ich sofort. Wenn ich mir eine Frau angucke, die 35 ist, sehe dagegen eine 22-Jährige, dann weiß ich sofort, wenn ich Kinder wollte, mit welcher Frau ich Kinder machen möchte. So, weil wie ich gerade schon zuvor sagte, möchte ich ja meinen Kindern den bestmöglichen Start mitgeben. Also ich möchte ja, dass meine Kinder aus der bestmöglichen Eizelle entstehen. So, und wenn ich jetzt weiß, dass ab dem 30. Lebensjahr die Qualität der Eizellen meiner Partnerin abnimmt, ja, das ist mir jetzt mit zu viel Risiko verbunden. Also wäre es mir, das ist meine persönliche Meinung. So, im Gegensatz zu Männern, bei denen kontinuierlich neue Spermien gebildet werden, wird eine Frau bereits mit ihrer gesamten lebenslangen Reserve an Eizellen geboren. Im Laufe des Lebens entstehen keine neuen Eizellen mehr. Bei Geburt sind rund 1 Million Eizellen angelegt. Zu Beginn der Pubertät sind davon noch etwa 300.000 Stück übrig. Von diesen 300.000 Eizellen werden im ganzen Leben der Frau nur etwa 300 Stück springen. Der größte Teil der Reserve bildet sich im Laufe der Zeit zurück und das geschieht ganz unabhängig davon, ob eine Frau schwanger ist, normale Zyklen hat, die Pille nimmt oder eine Kinderwunschbehandlung durchführt. Die Eizellanzahl verringert sich meistens altersabhängig. Jedoch gibt es auch einige Frauen, die schon in jüngeren Jahren eine geringe Eizellenanzahl aufweisen. Das lässt sich zum Beispiel häufig bei Raucherinnen beobachten. So, deswegen war für mich auch immer klar, beispielsweise, wenn ich Kinder gewollt hätte, dürfte meine Partnerin nie im Leben geraucht haben. Das ist einfach widerlich, weil sie schadet damit der Qualität und der Genetik auch quasi. Sie schadet einfach den Eizellen und mit dem Rauchen. So, aber auch die Erkrankung Endometriose oder Operationen an den Eierstöcken können Grund für eine reduzierte Eizellreserve sein. In manchen Familien besteht auch eine Veranlagung zu einem frühen Eintritt der Wechseljahre. So, worauf ich aber nochmal hinaus will, mit Rauchen, Party, Alkohol, andere Substanzen, die das Bewusstsein verändern und so weiter, schadet man seinen Eizellen und dem genetischen Material da drin. So. Und das kann ich ja als Mann, wenn ich mir das bewusst mache, kann ich das nicht akzeptieren. Völlig klar. Das muss man sich einfach bewusst machen. Und wenn man für sein Kind das Beste wollte vom Start weg, dann ist doch völlig klar und geht aus diesem Bericht eindeutig hervor, in welchem Alter man sich bedienen muss bei einer Partnerin für Kinder, für die Mutter seiner Kinder, welchen Gesundheitszustand, welche Verhaltensweisen akzeptabel sind und so weiter. Für mich ist das hier eindeutig beschrieben. Es gibt aber auch viele betroffene Frauen, bei denen sich gar kein bestimmter Grund feststellen lässt vom beschriebenen frühzeitigen Verlust der Eizellreserve und somit dem frühzeitigen Verlust der Fruchtbarkeit ist von 1.000 Frauen unter 30 Jahren etwa eine betroffen. Bei Frauen bis zum 40. Lebensjahr sind es etwa 10 von 1.000. Die aktuelle Eizellreserve kann vom Frauenarzt mittels Ultraschall und Blutabnahme eingeschätzt werden. So, das Vertrauen in die Reproduktionsmedizin ist hoch. Neben der Anzahl der Eizellen ist aber insbesondere auch die Qualität der Eizellen für den Verlauf der Fruchtbarkeit verantwortlich. Ab dem 35. Lebensjahr zeigen, das ist genau das, was ich meine, zeigen die Eizellen zunehmend genetische Veränderungen. Sie verfügen dann über zu viele oder zu wenige Chromosomen. Den meisten Menschen ist das Down-Syndrom bekannt. Dies wird durch ein zusätzliches Chromosom 21 verursacht. So, das heißt, durch die vielen Lebensjahre, da kann ja jetzt die Frau auch nichts für, aber durch die vielen Lebensjahre ist sie natürlich Einflüssen ausgesetzt gewesen. Wie gesagt, kosmischer Strahlung, Handystrahlung, Elektrosmog, schlechte Ernährung, Party, bewusstseinsverändernde Substanzen, Alkohol. All solche Dinge hat sie sich gegönnt und das hat natürlich Einfluss auf ihre Genetik und auch auf die Genetik halt ihrer Eizellen und dieses ganze Chromosomengeschichte. So, und deswegen würde ich beispielsweise niemals, selbst wenn ich Kinder wollte, und ich habe gesagt, für mich wäre halt die einzige Möglichkeit, wie ich überhaupt auf die Idee kommen würde, ich wäre finanziell also wirklich völlig over the top. Also ich hätte völlig meinen Durchbruch gehabt, 30 Millionen Euro Nettovermögen aufwärts, dass ich wirklich in der Lage wäre zu dominieren. Das wäre mein Anspruch, dass ich viele Dinge halt aus einer Dominanzposition regeln kann. Dann könnte ich mir das eventuell noch irgendwie vorstellen, aber ansonsten ist keine Chance. Wenn ich nur 5 Millionen Euro hätte, würde ich das Risiko nicht mehr eingehen. Und wie gesagt, da müsste man auch wahrscheinlich diese westliche Welt verlassen, wenn man wirklich Kinder haben wollte. Ja, das sind dann viele Überlegungen, die ich noch nie so en detail angestellt habe, weil das, was ich darüber hier schon weiß, reicht mir schon absolut. Ja, und genau das ist ja das, was ich sage. Man kann den besten Samen in, ich sag mal, belasteter Erde pflanzen und das schadet natürlich der Pflanze, die ich bekommen möchte. Das ist doch völlig klar. Das darf man heute alles den Frauen nicht mehr so sagen, da werden sie kiebig, aber wie ihr seht, Frau Corinna Mann, Fachärztin für Gynäkologie, schließt sich da auch meiner Auffassung an. So, In den allermeisten Fällen führen aber Eizellen mit Chromosomveränderungen gar nicht erst zu einer Schwangerschaft. Ja, und das ist auch gut so, weil man möchte ja kein Wesen, das dann auf diese Welt kommt, einen Mensch zum Leiden verdammen, dadurch, dass da irgendwelche Defekte entstehen. Also ich habe gegen niemanden was, das dürft ihr bitte nicht falsch verstehen. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, ganz gleich, wie er auf diese Welt kommt. Aber ihr seht, dass die Natur da schon quasi ein Sicherheitsnetz eingebaut hat, dass dann diese Chromosomveränderungen gar nicht erst durchkommen. Oder entsprechende Schwangerschaften enden früh mit einer Fehlgeburt. Ja. So ist bei Frauen unter 34 Jahren etwa jede zweite Eizelle genetisch in Ordnung, über 38 Jahren nur noch jede fünfte Eizelle und über 42 Jahren ist durchschnittlich nur noch eine von 10 Eizellen genetisch intakt. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist doch Lotterie, weil einer Frau unter 34 jede zweite Eizelle ist nur noch genetisch in Ordnung. Jede zweite. Das ist eine Chance von 50%. Wenn ich eine 50%ige Chance habe, dass das Flugzeug abstürzt, steige ich nicht ein. Macht euch das bewusst. Und das sage nicht ich, das sagt eine Ärztin. Und sie ist da absolut ehrlich. Also für mich ist das absolut schlüssig, was sie da sagt. Und im Alter von 23 bis 30 in ihren fruchtbaren Jahren, und da würde ich mich eher nach unten orientieren, an ihrer Jugend, also 23, 24, 25, da würde ich dann sagen, gut, da hat sie doch mehr gesunde Eizellen, die noch nicht äußerlichen Einflüssen so ausgesetzt sind. Also dass meine Kinder dann gesund, intelligent, groß und stark werden, dass die Wahrscheinlichkeit ja viel, viel höher. Und dass es da keine Komplikationen gibt, die ich auf gar keinen Fall möchte. Weil wie wir Männer, die wir die rote Pille genommen haben, ja wissen, sind ja Kinder auch eine Bürde. Die sind ja nicht nur eine Bereicherung für das Leben, die sind ja definitiv auch eine Belastung. Das muss man ja so sagen. Und eine Verantwortung und eine Verpflichtung. Und diese Verpflichtung steigert sich ja überproportional, wenn das Kind quasi dann auch noch auf besondere Art und Weise betreut werden muss, besondere Unterstützung braucht und so weiter, aufgrund einfach von Defekten, die man hätte vermeiden können, wenn man dieses Wissen hier berücksichtigt. Bei Paaren, bei denen nach einem Jahr noch keine Schwangerschaft eingetreten ist, besteht die Möglichkeit einer hormonellen Unterstützung oder die Möglichkeit für eine künstliche Befruchtung. Ja, okay. Ich kann mir auch einfach eine 23-jährige Frau nehmen und kann gesunde Kinder zeugen. Vielen Paaren ist dies nicht bewusst und das allgemeine Vertrauen in die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin ist groß. Ja, bin ich auch kein Freund von, wer auf natürlichem Wege keine Kinder, wer dieses Zeitfenster verschlafen hat, für den sollte es dann auch einfach vorbei sein. Ich bin der Meinung, wir brauchen da keine Reproduktionsmedizin, aber na gut. Dass aber bei Frauen mit 43 Jahren auch mit künstlicher Befruchtung und maximaler Therapie pro Zyklus die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit nur bei 10% liegt und nur etwa 6 von 100 Frauen dieser Altersgruppe pro Zyklus dann ein Baby mit nach Hause nehmen, ist den wenigsten bekannt. Vielen Paaren könnte die ungewollte Kinderlosigkeit erspart bleiben, wenn die Erfüllung des Kinderwunsches nicht in die ferne Zukunft verschoben wird, sondern bereits in jüngeren Jahren unter 35 Jahren angegangen wird. Ist ja logisch. Und warum denn unter 35 Jahren? Warum denn nicht schon unter 26 Jahren? So, weil was hat denn das Studium der Frau gebracht, sage ich jetzt mal. Jetzt hat sie Abitur gemacht. Ich habe kein Abitur gemacht, ich habe keine Ahnung, wie lange das läuft. Wann ist sie da raus mit ihrem Abi? 18, 19. So, dann geht sie studieren, 26, 27, 28. Bis sie das erste Mal richtig Geld verdient, ist sie 30. So, dann soll sie jetzt 5 Jahre arbeiten gehen und dann wird sie schwanger. Dann hat sich doch das Studium gar nicht gelohnt. Was hat es gebracht? Das ist doch völliger Hokuspokus. Kannst du doch gleich schwanger werden. Meine bescheidene Meinung. Ja, ihr seht, wie in unserer Welt all diese Dinge aus den Fugen geraten sind. Und wenn eine Frau schwanger wird mit 22, ist es in unserer Gesellschaft schon fast, wie kann die das machen? Und ich muss sagen, sie hat alles richtig gemacht. Also wenn man Kinder will, dann ist das so richtig. Keine Frage. Wenn man keine Kinder will, so wie ich jetzt mehr, dann ich bin jetzt beispielsweise froh, dass ich keine habe, weil diese Frauen, mit denen ich, die da in Frage gekommen wären, die hätten mir... Ja, also die hätten mir die Seele mit dem Korkenzieher rausgeholt. Gemeinsam mit ihrer Mutter hätten die mich, die hätten mir erklärt, was noch mir gehört und was nicht. Also die hätten nicht locker gelassen, bis die alles an Ressourcen aus mir rausgequetscht hätten. Und ich hätte bei diesen Frauen auch nicht bleiben können, weil die sind einfach wirklich unumgänglich. Also die sind in ihrem Umgang, das ist nicht menschlich. Das ist für den Mann nicht akzeptabel und man kann die nicht korrigieren, man kann einfach nichts tun und deswegen kann man nur seinen eigenen Weg gehen. Ja, aber das ist genau das. Und wie gesagt, hier stand es ja irgendwo, wir können... die altersabhängige Abnahme der Fruchtbarkeit hat sich nicht unserer gesellschaftlichen Entwicklung angepasst. Nur weil wir in den Medien darauf konditioniert werden, dass Frauen mit 40 auch noch attraktiv sind und Frauen mit 45 auch noch attraktiv sind, die sind leicht zu haben. Ja, aber das ist das ist für mich nicht attraktiv. Also deswegen wird sie nicht attraktiver, weil ich da mal kurz auf meine Kosten kommen könnte. So, für mich ist wirklich ganz klar, ich sehe in der Jugend Attraktivität. Da sehe ich genau das, was ich sehen will. Auch, obwohl ich keine Kinder will, aber selbst als Partnerin, ich kann da meine Biologie nicht überlisten, ich kann mich da nicht selbst belügen und sagen, ich nehme jetzt eine 40-Jährige mit nach Hause, das geht nicht. Wenn ich in ihr Gesicht gucke, wenn ich in diese Augen gucke, die nicht mehr leuchten und die leuchten nicht mehr wie bei einer 19-, 21-Jährigen und ich brauche diese Lebensfreude, dieses Erwartungsvolle, dieses Begeisterungsfähige. Und das ist natürlich klar, ich habe jetzt einen gewissen Status erreicht, ich habe ein bisschen was im Leben erreicht, ich habe ein bisschen Wissen. Und wenn ich jetzt natürlich dem Mädchen irgendwas erzähle, dann bewundert die das und dementsprechend guckt sie mich mit diesen leuchtenden Augen an, wenn sie jung ist. Das finde ich interessant und heiß. So, wenn sie mich aus ihren kalten Augen anguckt und ist schon geschieden von 3 Unternehmern, die alle ein X-faches von mir verdient haben, die lacht mich aus, die sagt, was erzählt der denn da, denkt die sich. Sie hat zwar selber nichts geleistet, aber schaut trotzdem auf mich herab, weil sie ja schon Männer hatte aus anderen, Männer anderer Kaliber quasi, die noch mehr erreicht haben als ich. Und dementsprechend kann ich diese Frau nicht beeindrucken und dementsprechend wird sie mich nie, so wie wir Männer das wollen, mit diesen Augen anschauen und bewundern. So ein bisschen Bewunderung ist doch für einen Mann auch was Schönes von einer Frau, also dieses, dass sie zu mir aufschaut und eine 40-jährige Frau schaut nicht zu dem normalen Mann auf. Das ist einfach nicht möglich. Meiner Meinung nach. Wenn ihr da andere Erfahrungen gemacht habt, wie gesagt, da müssen wir uns nicht drum streiten, aber ihr seht, meine Argumentation ist nicht nur meine Argumentation, auch eine Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe. So, und im Kinderwunschzentrum tätig. Also wenn sie das sagt, denke ich mal, hat das vor allem hat das Hand und Fuß und bestimmt mehr Hand als Fuß. So, und jetzt habe ich hier nochmal, wir haben ja heute auch immer die Gegenberichterstattung, habe ich jetzt auch mal hier für euch. Schwanger über 40, Frauen sind länger fruchtbar als gedacht. Und hier werden die armen Frauen wieder fehlgeleitet und darauf fallen sie dann rein. Dann glauben sie wieder, ja, ich habe es doch gelesen, über 40 sind doch länger fruchtbar als gedacht heute, das ist doch alles gar kein Problem und wundern sich dann, warum es nicht klappt und sind dann diesem Unsinn dann auf den Leim gegangen. Ja, also liebe Frauen, ihr habt es gesehen, liebe Männer, ihr habt es auch gesehen. Ich wollte es euch einfach mal zeigen. Ich verlinke diesen Artikel auch nochmal hier runter, den anderen dann auch nochmal. Und dann könnt ihr euch das in aller Ruhe nochmal durchlesen. Ich habe meine Lehren sowieso gezogen in diesem Leben, in all diesen, in all diesen Dingen. Und und wenn ihr Kinder haben wollt, bedenkt das auch. Weil, wie gesagt, ich denke mal, ihr wollt starke und gesunde Kinder haben. Und ein Mann, der noch nicht, ich will niemanden beleidigen. Wenn ihr auf 40-Jährige steht, wenn ihr auf 50-Jährige steht, auf 70-Jährige steht, das ist euer Ding. Das ist, wie gesagt, jeder geht seinen Weg auf seine Art und Weise. Und bei einer 70-Jährigen könnt ihr euch auch sicher sein, dass die nicht mehr schwanger wird. Also das hat ja auch einen Vorteil, wenn man da so gewisse Neigungen hat. Aber, das möchte ich euch auch zum Abschluss noch mitgeben. Das sind auch meine persönlichen Erfahrungen, meine Beobachtungen. Ich hatte ja schon Mädchen in allen Altersklassen, bis jetzt meine Ex-Freundin, die ist jetzt 38. Das war auch das älteste Mädchen, was ich jemals hatte. So, älter, wie gesagt, reizt mich nicht. Ich hatte schon 18-Jährige, da war ich 28, 29. Jetzt war ich aus dieser Beziehung gerade raus. Ich hatte schon alle Altersklassen, wenn man so will. Und ich habe gesehen, diese Frauen von 18 bis, ich sag mal, 20, die wollen nicht schwanger werden. Also da seid ihr auch noch recht sicher, dass euch da in der Regel, man kann es nicht verallgemeinern, aber in der Regel nichts untergejubelt wird, weil die noch voll auf diesem Karrieretrim laufen. Die wollen Abi, die wollen noch studieren, die wollen noch reisen. Die wollen alles, aber nicht schwanger werden. Das ist hochinteressant. Sollte man sich mal Gedanken drüber machen. So, dann geht es natürlich wieder, wenn sie 23 sind, dann haben sie vielleicht schon gemerkt, ach, dass diese ganze Karrieregeschichte macht nicht so viel Sinn. Vielleicht wollen sie dann schon versorgt werden und dann möchten sie sich gerne ihren Versorger festtackern. Das wird schon wieder ein bisschen gefährlicher. Und sehr gefährlich finde ich tatsächlich, also sind meine Beobachtungen, dass man da an eine Frau gerät, die dann schwanger wird, auch für den Mann ungewollt, ist ab 30. So, dann kriegen die langsam diese Torschlusspanik ab 35, würde ich sagen, wird das noch ausgeprägter und das kann wirklich gefährlich werden für den Mann, weil dann kann die Frau wirklich sich ihren Beta-Versorger festtackern wollen und ja, wie gesagt, meine Beobachtung, macht eure eigenen, aber ich denke mal, für den, der open-minded an meine Ratschläge rangeht, der kann hier die Info rausziehen, die er braucht und alle anderen, ja, macht eure eigenen Erfahrungen, aber wie gesagt, ich denke, meine Message ist klar, Männer. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich freue mich auf eure Kommentare. Gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal. Danke nochmal für die über 500 Abonnenten und wir sehen uns morgen, Männer. Tschüss.